Der Vorsitzende der britischen Sonnenkundenpolitik Studiengesellschaft veröffentlichte kürzlich einen Beitrag über seinen Besuch in der TVRK und würdigte darin die TVRK, die unter der klugen Führung von Genossen Kim Jong-un von Tag zu Tag den großen Sprung macht, als einziges Land in der Welt, das gegen die Willkür und Eigenmächtigkeit der USA kämpft.